Erster David baute für sich Häuser in der Stadt Davids und bereitete einen Platz für die Bundeslade vor, indem er ein Zelt aufstellte. Zweiter damals befahl David, dass niemand außer den Leviten die Lade Gottes tragen darf, weil Gott sie für diesen ewigen Dienst ausgewählt hat. Dritter David rief das ganze Volk Israel in Jerusalem zusammen, damit sie die Lade an den Ort brachten, den er vorbereitet hatte. Vierter er versammelte die Nachkommen von Aaron und die Leviten, um sie auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Fünfter von den Nachkommen Kahats kam der Anführer Uriel zusammen mit 120 seiner Verwandten. Sechster von den Nachkommen Meraris kam der Anführer Asaja zusammen mit 220 seiner Verwandten. Siebter von den Nachkommen Gersoms kam der Anführer Joel zusammen mit 130 seiner Verwandten. Achter von den Nachkommen Elizaphans kam der Anführer Semaja zusammen mit 200 seiner Verwandten. Neunter von den Nachkommen Hebrons kam der Anführer Eliel zusammen mit 80 seiner Verwandten. Zehnter von den Nachkommen Usils kam der Anführer Aminadab zusammen mit 112 seiner Verwandten. Elfter danach rief David die Priester Zadok und Abiatar sowie die führenden Leviten zu einem Treffen. Zwölfter er sagte ihnen, dass sie sich heiligen müssten, damit sie die Lade des Gottes Israels an den neuen Platz bringen könnten. Dreizehnter er erklärte, dass Gott sie bestraft hatte, weil sie beim ersten Mal nicht dabei waren und die göttlichen Vorschriften ignoriert hatten. Vierzehnter daraufhin heiligten sich die Priester und Leviten, um die Lade des Herrn nach Jerusalem zu tragen. Fünfzehnter die Leviten hoben die Lade Gottes mit Stangen auf ihre Schultern, genau wie Mose es nach Gottes Befehl angeordnet hatte. Sechzehnter David befahl den Anführern der Leviten, Musiker zu ernennen, die mit Harfen und Zimbeln für lauten Jubel sorgen sollten. Siebzehnter die Leviten wählten Heman, Asaf und Isen aus, um die Musikgruppe anzuführen. Achtzehnter zusammen mit ihnen wurden weitere Männer ernannt, die als Musiker der zweiten Gruppe und als Torhüter dienten. Neunzehnter die Sänger Heman, Asaf und Isen spielten laut auf ihren Instrumenten, die aus Bronze gemacht waren. 20. Eine Gruppe von Musikern spielte auf Harfen, um den Gesang der anderen zu begleiten. 21. Andere Männer spielten auf Zithern, damit sie die Leitung der Musik und des Gesangs übernehmen konnten. 22. Kenania war der Anführer für den Transport der Lade, weil er sehr viel Erfahrung mit dieser Aufgabe hatte. 23. Berechja und Elkana wurden als Wächter eingesetzt, um direkt an der Bundeslade Dienst zu tun. 24. Die Priester bliesen die Trompeten vor der Lade Gottes, während andere Männer als Torhüter aufpassten. 25. David und die Anführer Israels zogen voller Freude los, um die Bundeslade aus dem Haus von Obed-Edom zu holen. 26. Da Gott den Leviten beim Tragen der Lade half, opferten sie 7 Stiere und 7 Widder als Dank. 27. David und alle Leviten trugen Kleider aus feinem Leinen, während sie die Lade feierlich begleiteten. 28. Ganz Israel brachte die Lade unter lautem Jubel und dem Schall von Trompeten und anderen Instrumenten nach Jerusalem. 29. Als die Lade in der Stadt ankam, sah Michal den König David tanzen und empfand in ihrem Herzen Verachtung für ihn.